wir machen weiter, ich glaube, mit einem siebten Band, mit einem siebten Max-Band. Und dann ist er auf seine Reise gegangen. Aber das schließt ja jetzt nahtlos an die ersten Bände. Und wir sehen jetzt den Guts, den wir damals vom ersten Band kannten. Guts bekommt ein neues Schwert, beziehungsweise eine neue Rüstung und macht sich dann auf den Weg. Der Dragon Slayer, allein der Name. Feuer und Flamme, ja! Ja, das ist an was ganz, ganz Schlechtes. Ich will gar nicht dran denken. Okay, wir beginnen mit den verlorenen Kindern. Also wir kriegen erstmal eingeführt eine neue Figur, die auch noch in den späteren Bänden eine Rolle spielen wird. Und zwar nämlich diese Heilige Maria. Nicht die Heilige Maria, wie heißt sie denn? Diese Jungfrau. Farnes, genau. Die ist Leiterin der Ritter von der Heiligen Kette. Ist Kupfer wahrscheinlich so das Berserk-Äquivalent irgendwie zu den Kreuzrittern oder zu den, weiß nicht, zu den Kreuzzügen mehr oder weniger. Sag ich mal, diese heiligen Ritter auf Mission Gottes suchen jetzt nach Guts. Und ja, währenddessen hat Guts sein eigenes Abenteuer und muss sich wieder durchkämpfen. Ja, er muss jetzt wieder gegen Apostel kämpfen. Aber vorher, ganz am Anfang, befreit er noch ein Mädchen, was gerade dabei ist, vergewaltigt zu werden. Bekämpft Menschen, stellt sich nachts wieder mal Dämonen. Genau, aber was ich auch hier ganz interessant finde, ist, dass Guts beobachtet, wie quasi dieses Mädchen von ihrem Vater misshandelt wird. Also nicht im Sinne davon, dass er sie vergewaltigt, sondern er schlägt sie. Und Guts steht da nur regungslos da und hat augenscheinlich auch keine Emotionen. Wenn wir uns an den Golden Age-Jack erinnern, damals war er übelst getriggert, als er ein Kind gesehen hat, was irgendwie misshandelt wurde, weil diese Situation hat ihn halt an sich selbst erinnert. Und hier, interessanterweise, denkt er überhaupt gar nicht dran. Könnte aber auch daran liegen, dass er quasi dieses Traumata mit seinem Ziehvater Gambino überwunden hat. Also wiederum, sprich für seine Charakterentwicklung, der Charakter wurde an sich stärker. Was ich ganz süß fand, war diese Beziehung, die dann halt kurzer oder auf lang ein bisschen aufgebaut wurde. Denn nachdem er sie gerettet hat und sie in ihr Dorf zurückkehrt, hat er praktisch einen Schlafplatz bekommen durch sie. Und sie bringt dann immer wieder so Essen vorbei und kümmert sich um ihn. Und man kann so ein bisschen das ableiten, hey, sie will sein Protégé sein. Jill heißt sie, glaube ich, sogar. Und an der Stelle hat man wirklich gedacht, man erzählt so ein bisschen die traurige Backstory von Jill, dass die von ihren Eltern misshandelt wird, dass die Dorfbewohner zu ihr ganz kalt eingestellt ist. Und man könnte vielleicht meinen, okay, sie wird vielleicht Guts begleiten. Zu dem Zeitpunkt denkt man das noch. Ich wollte noch kurz was anmerken, und zwar zu dem Schwert von Guts. Das ist eine ganz gute Beschreibung. Dann steht hier zu groß, zu dick und schwer und zu ungeschliffen. Also, da könnte auch mein Schwanz sein, aber ich finde die Beschreibung ganz interessant, weil hier steht auch, es war ein Eisenklumpen, nichts mehr. Also es war einfach ein Eisenklumpen und das stimmt auch. Und ich finde, das passt ganz gut zu Guts. Es ist halt nicht geschliffen, es sieht nicht edel aus. Es ist einfach fucking dick, schwer. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also Parallelen, das ist finde ich ganz gut. Wir haben dann noch Verdammte der verlorenen Kinder, die Elfen im Tal des Nebels, auf der letzten Seite in dem Chapter. Auf jeden Fall gibt es ein Wiedersehen mit dieser Mottenfrau, die wir auch schon im Golden Age Arc kurz bestaunen durften. Und ich habe ja auch schon damals, glaube ich, Aufnahme gesagt, hey, die beobachtet die Leute, ergreift aber nicht. Und jetzt kriegen wir in der Story Arc geliefert, was das für eine Mottenfrau überhaupt ist. In Wirklichkeit ist sie keine Elfe, sondern sie ist eine Fake-Elfe und hat ihre Eltern geopfert mit einem Bechiliten und wurde somit zum Apostel und hat aus Kindern ebenso diese sogenannten Fake-Elfen gemacht. Da entstand eben diese Legende um diese Elfen, die gar keine Elfen waren, sondern Fake. Ich sag mal, das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo mir Puck ein bisschen sympathisch erschien, wo es darum ging, dass er seine Elfen und sein eigenes Volk verteidigt hat und dann auch später gegen diese Dinger gekämpft hat. Er gemeint, nein, ihr seid keine Elfen, ihr seid Fakes. Genau, da ging es um seinen Stolz praktisch. Der ist gar nicht mehr so schlimm wie in den ersten Bänden. Also, ich meine, es geht jetzt, weil er erfüllt jetzt auch eine Funktion. Er heilt quasi immer wieder Guts mit seinen Feen, mit seinem Elfenstaub und hat mehr oder weniger immer Funktionen. Ne? Will zum Beispiel diese Jill immer retten und hat auch Einfluss auf Guts und seine Persönlichkeit. Also, er hat jetzt zumindest einen größeren Nutzen. Er ist nicht einfach nur Slapstick, sondern er ist zumindest eine Plot-Device, die irgendwie Auswirkungen hat auf den Plot und auf den Arc und auf ein paar Charakter. Auch wenn es jetzt nicht außergewöhnlich ist, aber immerhin hat er jetzt eine kleine Funktion. Er wird einfach, genau wie Asuna, einfach nur auf seine Rolle beschränkt. Er ist halt kein Charakter, er ist einfach nur ein Ding. Also ich würde nicht sagen, er ist ein Plot-Device, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber er wird halt auf seine Rolle reduziert. Ich denke, da sind wir uns beide einig, dass das nicht wirklich in die Welt von Berserk passt, dieser Slapstick-Hummer. Man hat hier gemerkt, dass Ganz immer... Das Ganz, Alter, Ganz. dass Guts immer versucht hat, eine Distanz aufzubauen zu Jill und auch zur Puck, also zur Elfe eben. Er hat auch nie seinen Namen wirklich genannt und wollte Abstand halten. Das hatten wir ja auch, glaube ich, in vorherigen Videos, das habe ich ja kurz angeschnitten. Diese Distanz tut ihm gut für sein eigenes Ziel und deswegen braucht er keine emotionale Beziehungen. Aber im Laufe dieses Arcs öffnet er sich überraschend Puck und zeigt auch mehr oder weniger, dass ihm doch nicht alles egal ist, sondern dass er ein Herz hat. Am Ende von Max Band 7 gibt es übrigens den Abdruck des Prototyps praktisch, des Piloten. Ist interessant, wie die ursprüngliche Version von Berserk eigentlich aussah. Dass es auch schon darum ging, einfach nur einen Badass zu schaffen, der irgendwie nicht wirklich Charaktertiefe hat, sondern es einfach nur Monstern auf die Fresse haut und schön Weiber rettet, die kurz davor sind, vergewaltigt zu werden. Also, das ist so typisch, damit kann man den kompletten Manga beschreiben. Im Endeffekt schon, ja. Aber ich muss sagen, dass das Artwork sah da halt noch, zumindest von den Gesichtsexpressionen her, ziemlich hässlich aus. Wir kriegen jetzt die Motive dieses Mottenmädchen erklärt, beziehungsweise ihre Vergangenheit, dass du, wie du gesagt hast, sie hat ihre Eltern geopfert, um einfach frei zu werden, um diese Welt zu entdecken und einfach für immer ein Kind zu bleiben. Und das ist so wunderbar gelöst von der Idee her, weil wir haben das bisher so kennengelernt, dass du zu diesem Apostel wirst oder zu einem Dämon, wenn du wenn du halt ganz dunkle und abscheuliche, menschenverachtende Motive hast, sowas wie Geld, Reichtum, Sex. Und hier wurde das so gelöst, dass es schon reicht, ein normales Kind zu sein, was einfach nur die Welt entdecken will. Und allein das qualifiziert sie, um auf die böse Seite zu kommen, um diese Superkräfte zu bekommen. Dass es mal anders gelöst ist, dass es mal nicht so ein Typ ist, der einfach nur machen will, sondern es ist einfach nur im Grundkern immer noch ein kleines Mädchen, mit dem du eigentlich normal reden kannst. Im Endeffekt ja, es ist mal auch mal was Neues und es ist einer der wenigen Apostel, die im Nachhinein auch irgendwie, ich weiß nicht, die man es auch nicht wirklich übel nehmen kann, weil man versteht halt die Motivation dahinter, die Motivation ist nicht wirklich böse und der Charakter an sich ist auch nicht wirklich vollkommen böse. Das ist einer, denke ich mal, einer der wenigen Aposteln, zumindest jetzt in der ersten Hälfte, bei denen es so ist. Klar, wir hatten eine ganz nette Entwicklung jetzt von Jill, die erst auch Angst hat vor ihren Eltern und das überwindet sie dann auch im Laufe der Zeit. Und sie vertraut Guts und im Endeffekt helfen sie sich gegenseitig bei ihrer Entwicklung, weil Jill wird im Endeffekt mutiger und Guts gewinnt wieder Empathie, wobei es ihm ja nicht wirklich klar ist, dass er diese Empathie noch besitzt, weil er selber dann später davon überrascht quasi. Also ich würde sagen, allgemein dieser Arc ist halt dazu da, um jetzt quasi nahtlos an Band 1 anzuschließen, zu zeigen, okay, wer ist Guts, wie ist Guts Persönlichkeit jetzt im Großen und Ganzen und auch um jetzt auch den Zuschauer allgemein in die Welt einzuführen. Wie ist das Ganze jetzt nach der Eklipse? Wie sieht es mit Guts aus und mit Puck und wie entwickelt sich das noch Ganze? Also ich würde sagen, es ist halt ein Arc, der auf alles aufbaut, aber hier passiert halt nicht wirklich viel. Was auch am Anfang oder relativ am Anfang des Bandes passiert ist, wir haben auch wieder eine Begegnung mit diesem Baby, einfach diese Missgeburt, die Guts einfach nachts im Feuer sieht. Ja, es ist ja das Kind von Guts und Kiaska und ich will mal nicht spoilern, aber es wird noch eine Bedeutung haben, meine Damen und Herren. Wir als Leser können noch nicht nachvollziehen, wir wissen, okay, da läuft jetzt eine heilige Kette herum und sucht einen schwarzen Ritter, also anscheinend Guts, aber wir wissen halt nicht, was er halt verbrochen hat. Für uns ist halt Guts immer noch der Protagonist, klar, er ist ein Antiheld, er tötet gerne Menschen, er tötet auch Dämonen, zu überleben, aber irgendwie können wir nicht nachvollziehen, warum der jetzt gejagt wird. Ja, ganz interessant ist anscheinend eine Vorhersage, die dann auch vorgelesen wurde von diesen Rittern, die meinten auch, ein rotes Meer, ne? Und es gab ja ein Meer voller Blut, das war dann das Rote Meer. Und es gibt einen schwarzen Falken. Und dieser schwarze Falke wird ironischerweise mit Guts verwechselt. Aber dieser schwarze Falke, ja, ist halt nicht Guts, sondern Griffin. Das Mottenmädchen ankommt. Jill sieht, okay, Guts ist doch kein guter Kerl. Er ist bereit, ihre Freundin zu töten. Denn auch wenn sie sich bessern will und auch wenn sie irgendwie ihre Motive hat, trotzdem für sie oder für ihn ist sie immer nach wie zuvor ein Monster und er ist gewillt, jeden Monster in den Kopf anzuschlagen. Und genau da, wo es dann heißt, okay, jetzt kommen wir schon zum Ende der Story-Arc, es kommt nichts mehr Großartiges, taucht mal wieder Skull Knight auf. Warum auch nicht? Ja, Skull Knight, my best boy. Und der ist einfach mal straight einen Bichiliten. Also der verspeist sie, wie ich, weiß nicht, wie ich Döner verspeise. Aber er sagt nicht viel, er ist nur für ein paar Seiten da und ist halt diesen Belieb und der halt nicht. Ja, interessant ist auch, dass vor allem Kinder in diesem Manga als sehr unschuldige Wesen immer dargestellt werden. Selbst wenn sie ihre Eltern opfern und zu Apostel werden, gehören Kinder nach Miuras Philosophie anscheinend immer eher zu den Guten. Also ich denke mal, er hat so eine Philosophie, dass der Mensch quasi gut geboren wird und dass man sich halt erst, naja, zum Schlechten entwickelt. Und die Story Arc endet dann auch damit, dass Guts verhaftet wird. Ja, und da kommt eigentlich einer meiner Lieblingsdialoge, und zwar sagen die Leute immer: Oh fuck, man, Guts Schwert ist wie eine Kanone. Ich weiß nicht, liebe das. Ja, willst du noch abschließen, was du der Story Arc sagen? War ja eine relativ kurze Story Arc, genau wie den ersten Bänden, und hat nicht groß zu der Story von Guts, sage ich auch schon wieder, von Berserk beigetragen. Was ich schade finde, ist, dass der Charakter Jill einfach verbraucht wurde. Also er kommt dann später nicht mehr vor. Das ist wirklich sehr schade, weil Jill ja eine interessante Beziehung mit Guts hatte. Und ich habe das Gefühl, dass Jill, also dass Farnese die Rolle von Jill später einnimmt. Vielleicht ist Farnese die zukunftsreisende Jill. Oh fuck, Plot Twist. Und ihr Gedächtnis wurde gelöscht und sie weiß es nicht. Holy shit, Plot Twist, man, Plot Twist. Ja, okay, ist klar. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Die wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen droppen, wenn nicht sogar morgen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gott. Tschüssi.